Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und Willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute die letzte Folge meiner kleinen Reihe über alternative Podcast Apps aus den Gründen, dass Instacast ja den Dienst einstellt bzw. einstellen wird. Wenn ich mir übrigens die Hörerzahlen so angucke, ist meine Reihe recht gut angekommen, die Vorstellungen der einzelnen Apps, und das freut mich natürlich persönlich sehr. Heute, wie gesagt, letzte Folge habe ich mir das Highlight aufgehoben, jedenfalls das persönliche Highlight für mich. Das ist nicht, was andere vielleicht erwarten würden, Overcast geworden oder sonst was, sondern Pocket Casts von Shifty Jelly. Pocket Cast gibt es für iOS, unter iOS ist es eine Universal App, gibt es für Android, für Windows Phone und im Web. Die Links zu allen Apps und auch zum Web findet ihr in den Show Notes zur heutigen Folge. Auf jeder Plattform muss man die App selber kaufen. Auch der Webplayer ist nicht gratis, aber in meinen Augen das Ganze total wert. Pocket Casts für iOS, darum soll es ja aber heute nur gehen. Ist eine Universal App, wie erwähnt, 3,99 € teuer, 8,1 MB groß, Version 5.0.1 liegt vor. Bevor ich noch mehr über die App rede, ein ganz kurzer Hinweis. Die Android-Variante von Pocket Casts unterstützt Audio-Effekte. Im Prinzip genau das, was Overcast unter iOS hat, nämlich Volume Boost, also dass das Ganze lauter wird natürlich. Und dass die Podcasts schneller abgespielt werden, aber so, dass trotzdem der normale Redefluss beibehalten bleibt, nenne ich es mal. Unterstützt einen Moment, ich muss mal ganz kurz etwas beenden, das nervt nämlich gerade so. Diese Funktionen gibt es in der iOS-Variante noch nicht. Ich hatte aber, bei Twitter oder via Twitter nachgefragt, und hoffentlich im nächsten Update sollen die Audio-Effekte auch in die iOS-Version kommen. Für mich, Pocket Cast ist für mich genau der Podcast-Manager, den ich haben möchte, und bietet genau das, was ich möchte. Erstens, Universal App. Zweitens, es gibt auch die Möglichkeit, nicht nur runterzuladen, sondern auch zu streamen. Aus diesem Grunde fiel ja zum Beispiel Overcast für mich raus. Drittens, es gibt Cross-Plattform-Sync, sprich die Subscriptions, also die abonnierten Podcasts, die Playback-Position und die erstellten Playlists oder Filter, wie es hier genannt wird, werden zwischen iOS, Android, Windows, Phone und dem Web gesynkt. Dabei, beziehungsweise das Ganze funktioniert, indem ihr bei Pocket Casts ein Konto eröffnet, einen Account erstellt, und darüber wird das gesynkt, also nicht irgendwie über iCloud oder sonst was, nehme ich an, weil das würde ja wahrscheinlich mit Android auch gar nicht gehen. Das funktioniert im Großen und Ganzen wunderbar, es gibt aber so einige kleine Sachen, die manchmal nicht so gut funktionieren. Sprich, von iOS, also vom iPhone zum iPad und umgekehrt, funktioniert der gesamte Sync einwandfrei. Von iOS ins Web funktioniert der Sync einwandfrei. Die Abspielposition vom Web, allerdings zurückgesynkt auf das iPhone, dauert entweder sehr lange oder funktioniert manchmal auch gar nicht. Genauso von iOS zu Android funktioniert gut, von Android zu iOS sehr langsam. Android-Geräte untereinander synken einwandfrei. Der Sync dagegen von iOS und Android zu Windows Phone und umgekehrt funktioniert einwandfrei. Ich weiß nicht, warum das manchmal so wunderbar klappt und manchmal nicht. Finde ich ein bisschen komisch. Vielleicht wird daran ja noch gewerkelt. Ihr habt ebenfalls die Möglichkeit, dass neue Podcast-Folgen automatisch runtergeladen werden sollen. Ich habe ja schon erwähnt, für mich ist das nichts, aber wen das interessiert, ja, Pocketcast unterstützt das. Es gibt variable Abspielgeschwindigkeiten von 0,5-fach bis zu 3-fach, wer es mag. Es gibt Notifications, wenn neue Episoden verfügbar sind, kann man einschalten. Die App unterstützt, bietet AirPlay und Chromecast Unterstützung. Man kann einstellen, dass die Folgen automatisch gelöscht werden sollen, nachdem ihr sie angehört habt. Es gibt nicht nur Unterstützung für Audio-Podcasts, sondern auch für Video-Podcasts. Es gibt einen Sleep Timer. Es gibt OPML Import oder Export. Da müsst ihr allerdings bedenken, wenn ihr eine OPML-Datei exportiert, die könnt ihr nicht direkt in eine andere App exportieren, sondern die landet in eurem E-Mail-Konto als Anhang. Ihr könnt natürlich Podcasts, Episoden und auch die Positionen in Episoden sharen per Twitter, Facebook und den üblichen Verdächtigen. Pocket Cast unterstützt eine große Anzahl Geräte, die iOS 8 unterstützen. Überhaupt erfordert das iOS 8 inzwischen. Das wären das iPhone 4S, das 5, das 5S, das 5C, das 6, das 6 Plus, das iPad 2, 3, 4, das iPad Air 1 und das iPad Air und das iPad Air 2, das iPad Mini, das iPad Mini 2, das iPad Mini 3 und der iPod Touch 5G. Also im Prinzip, ja, alle Geräte, die noch mit iOS 8 verfügbar sind. Ihr habt, also startet ihr die App, könnt ihr natürlich entweder, wenn ihr von Instacast jetzt wechselt, eure OPML-Datei importieren. Das funktioniert einwandfrei. Die Podcasts werden mit ihren Icons angezeigt. Oben rechts in der Ecke der Icons steht dann immer, wie viele ungehörte Episoden verfügbar sind. Es gibt lokale Einstellungen für den Podcast, das testen wir jetzt mal anhand von One App a Day. Ihr könnt dort zum Beispiel alle Episoden runterladen oder den Podcast teilen oder alle als gehört markieren. Wollt ihr eine Folge als gehört markieren, wischt ihr einfach von rechts nach links. Genauso macht ihr das, wenn ihr eine Folge als ungehört markieren wollt. Es gibt aber lokale Einstellungen, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus. Mit dem Zahnrad-Symbol, da geht ihr rauf und da könnt ihr dann einstellen. Auto-Download habe ich global aus, könnte man für einige Podcasts aktivieren. Notifications genauso, Auto-Cleanup genauso. Und es gibt die Möglichkeit, die ich sehr nett finde, die wird hier beschrieben, also don't like intros, skip right over them. Ihr könnt einstellen, wann der Podcast starten soll. Also nicht ab 0 Sekunden, sondern zum Beispiel erst ab 12 Sekunden. Wenn ihr jetzt einen Podcast lange hört, dann wollt ihr vielleicht nicht immer ein langes Intro hören. Und das könnt ihr dann gewissermaßen ausblenden, skippen. Einfach. Die App unterstützt die iOS-eigenen Gesten. Ihr könnt also aus der Ansicht eines Podcasts einfach mit der Swipe-Geste von links nach rechts zurück oder mit einem Pfeildruck auf den Pfeil. Es gibt, seid ihr in der Ansicht der Podcasts, gibt es oben links einen Pfeil, da geht ihr einmal rauf, dann seht ihr die Episodenfilter, das sind dann zum Beispiel standardmäßig irgendwie Unplayed Audio, Video, was ihr runtergeladen habt. Ihr könnt einstellen auch noch einen Episodenfilter, zum Beispiel für die Dinger, für die Episoden, die ihr angefangen habt zu spielen. Das ist sicherlich sehr praktisch. Darunter kommen dann die Settings. Da gibt es den Punkt Sync and Backup. Da könnt ihr euch mit eurem Account einloggen, synken und auch, ja, wie erwähnt, die OPML-Datei exportieren. Es gibt die Möglichkeit, Playback-Skip einzustellen von 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden. Show Embedded Artwork Stream by Default oder Download by Default könnt ihr wechseln. Ihr könnt einstellen halt die automatischen Downloads global, ebenso die Notifications oder halt, wie ich es eben erwähnte, nur für einzelne Podcasts. Es gibt noch einen User Guide, den könnt ihr auch noch aufrufen. Seid ihr wieder in der Ansicht aller Podcasts und ihr habt, wart dabei, eine Episode zu hören, dann ist am unteren Rand, also ganz unten, einfach ein Mini-Player mit dem Podcast-Logo, mit dem Text der Folge, mit dem Text des Podcasts. Und rechts ist so ein kleiner Play-Button, beziehungsweise wenn gerade was abspielt, die zwei Striche für Pause und so ein Kreis, der anzeigt, wie weit ihr denn schon gehört habt. Drückt ihr auf diesen Podcast Mini-Player rauf, öffnet sich die große Player-Ansicht in Now Playing. Da seht ihr das große Logo. Ihr seht, wie viel ihr schon gehört habt. 10 Sekunden könnt ihr vor oder zurück springen. Ihr seht den Button für den Sleep Timer, für die Abspielgeschwindigkeit oder könnt ja Audio oder Video auf euer Airplay-Gerät weitergeben. Mit einem Swipe nach links gelangt ihr in die Up Next Playlist. Das ist etwas, was ich sehr, sehr toll finde. Ihr könnt nämlich zu dieser Up Next Playlist einzelne Podcast-Episoden von verschiedenen Podcasts hinzufügen. Das macht ihr einfach, indem ihr auf eine Podcast-Episode in der Podcast-Ansicht geht. Dann sieht man einmal auch die Shownotes natürlich. Ihr könnt die dann abspielen oder klickt auf Up Next. Das heißt, es ist im Prinzip so eine einfache Playlist und die Folgen, Podcast-Folgen, die in dieser Up Next Playlist sind, werden halt alle nacheinander abgespielt. Ihr könnt dort auch die Folgen nochmal über den Edit-Button in der Reihenfolge die Reihenfolge wechseln oder anpassen. Seid ihr in der Now-Playing-Ansicht und wischt nicht nach links, sondern nach rechts, da seht ihr dann die Episode Notes. Das sind die Show Notes halt. Die seht ihr dann mit links und je nachdem, wie ausführlich die sind und mit allem, was man sich so wünscht. Es gibt manchmal, ich dachte es, jedenfalls, ja, bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil eigentlich gibt es auch eine Kapitelmarkenansicht. Ja, natürlich gibt es eine Kapitelmarkenansicht. Die gibt es aber nicht bei MP3-Feed, sondern nur bei M4A. Dort seht ihr, da könnt ihr dann auch zu den einzelnen Kapitelmarken springen. Wollt ihr einen Podcast hinzufügen? Wenn ihr zum Beispiel keine OPML-Datei importiert habt, dann geht ihr einfach in der Podcast-Ansicht oben rechts auf das Plus und landet im Katalog. Ich weiß gar nicht, ob die auf das iTunes-Verzeichnis zugreifen oder ein eigenes Verzeichnis aufgebaut haben. Auf jeden Fall habe ich da bis jetzt alle Podcasts gefunden, die mich interessieren. Und wenn nicht, ihr könnt einfach manuell eine Feed-URL hinzufügen und sie halt hinzufügen. Das Ganze ist unterteilt in Highlights, in Top Charts, da könnt ihr auch noch Country einstellen, also zum Beispiel Deutschland, USA, Australien, was auch immer ihr da haben wollt. Die Top Charts sind unterteilt in Trending, All und Video Podcasts. Ihr könnt auf Search gehen, dort könnt ihr dann den Namen eines Podcasts eingeben, den Ersteller eines Podcasts oder halt die Feed-URL reinkopieren und dann danach suchen. Es gibt die Rubrik Networks, da ist dann sowas wie CNET aufgeführt oder BBC Radio oder BBC World Service und so weiter. Und wenn ihr darauf geht, seht ihr dann die einzelnen Podcasts dieses Podcast-Netzwerks. Oder Twit darf natürlich auch nicht fehlen. Und es gibt die Rubrik Categories, also Kategorien, das ist dann, wie man das halt kennt, Technology oder TV and Film oder Music, News and Politics, Health, Kids and Family, Arts, Games and Hobbies und so weiter und so fort. Seid ihr fertig, geht ihr einfach auf Fertig. Die App ist seit dem vorletzten Update oder so ungefähr angepasst für das iPhone 6 und sicherlich auch für das iPhone 6 Plus. Die Arbeit verrichtet Pocket Casts für mich persönlich wunderbar, super schnell. Downloads sind schnell. Es wird immer regelmäßig angezeigt, ob neue Episoden verfügbar sind. Die Optik mag ich sehr gerne der App und nicht zu verschweigen. Genau, nicht zu verschweigen sind natürlich auch die absolut grandiosen Changelog-Texte für die Pocketcast-App, die mir doch schon das eine oder andere Mal ein wahres Schmunzeln auf mein Gesicht gezaubert haben. Einmal kurz die Preise zusammengerechnet. 3,99 unter iOS. Unter Android kann ich es nicht sehen, weil ich es schon installiert habe. Ich glaube auch irgendwas um 3,99 rum. Pocket Cast unter Windows Phone dürfte das ebenfalls kosten. Pocket Cast im Web so grob 10 Euro. Ihr seid also mit ihr seid also mit grob 4, 12, 22 Euro seid ihr dabei und habt im Prinzip auf allen Plattformen ein tolles Podcast-Erlebnis. Erst dachte ich, ein Webplayer wäre doof und vielleicht wäre eine Mac-App schöner, aber es ist natürlich in der Tat so, ein Webplayer kann ich auch unter Linux oder Windows aufrufen. Bin nicht auf mein Smartphone oder Tablet unbedingt angewiesen und kann wunderbar meine Podcasts hören. Ja, wie ich schon sagte, Pocket Cast ist mein absoluter Favorit und deswegen kam der jetzt auch zum Schluss und wie nicht anders zu erwarten war, spreche ich natürlich eine absolute Download-Empfehlung aus und wir wechseln jetzt, noch einmal zu einem kleinen Überblick der ganzen Podcast-Apps, die ich so vorgestellt habe. Das waren einmal Castro, einmal Network. Dann hatte ich die Apple-eigene Podcast-App, Downcast, iCatcher, Podcat und natürlich Pocket Casts. Ich hatte mir überlegt, aus dieser kleinen Zusammenfassung, das nur mal ganz kurze Info, eine eigene Folge morgen noch zu machen und habe gedacht, ich hänge das jetzt einfach noch mal ganz kurz hinten dran. Für mich muss ich immer noch sagen, also ich habe mich ja bei dieser Reihe jetzt wirklich beschränkt, im Prinzip bis auf Pocket Casts, die Erwähnung, dass das halt ein Multiplattform-Sync hat, auf die Erfahrung unter iOS. Und da kann man eigentlich noch festhalten, also steigt ihr ein in die Podcast-Welt und habt, ja, meinetwegen auch zwei Geräte, weil der Sync ist ja da, dann reicht meiner Meinung nach die Apple-eigene Podcast-App definitiv für euch aus. Habt ihr nur ein iPhone und legt Wert auf Minimalismus, dann kann ich euch nach wie vor Network ans Herz legen. Habt ihr nur ein Gerät, ein iPhone und legt Wert auf tolle Optik, dann kann ich euch Castro ans Herz legen. Beziehungsweise da kommt ja auch bald Castro 2, oder was heißt bald, aber irgendwo wohl diesen Sommer soll wohl Castro 2 kommen und da bin ich gespannt, ob das zum Beispiel eine Universal-App mitbringt oder was da noch so kommt. legt ihr Wert auf, in meinen Augen jedenfalls nicht ganz so hübsche Optik, aber viele Einstellungsmöglichkeiten und besonders auch Unterstützung, zum Beispiel perfekte Unterstützung vom Podlove Publisher für Podcasts, dann ist sicherlich die Podkatze oder die Eyecatcher App etwas für euch. Legt ihr Wert auf schöne Optik und viele Einstellungen, was immer noch für mich zu überladen ist, dann schaut euch, wie ich auch in der einzelnen Folge erwähnte, Downcast genauer an. Und habt ihr, so wie ich, mehrere Geräte, mehrere Plattformen, wollt noch einen Webplayer haben? Ja, dann kommt ihr im Prinzip an Pocket Casts nicht vorbei, weil das halt die, jedenfalls, soweit ich weiß, die einzige App ist, die es halt unter iOS, unter Android, unter Windows Phone gibt, einen Webplayer bietet und den Multiplattform-Sync gibt. Und natürlich, ja, nicht zu vergessen, Overcast, obwohl ich persönlich mit der App ja gar nicht so zurechtkomme, aber unter iOS wird es sicherlich oder gibt es sicherlich genug Freunde und Fans von Overcast. Festzuhalten bleibt für mich, Pocket Casts ist der Platzhirsch für mich und ich bin immer gerne bereit, neue Apps auszuprobieren, das auf jeden Fall, aber es wird anderen Apps verdammt schwer, an Pocket Casts heranzukommen, jedenfalls meiner Meinung nach. Das war die kleine Reihe oder das ist das Ende der kleinen Reihe über Podcast-Apps, Alternativen zur eingestellten Instacast-App. Ich freue mich, dass euch die Reihe anscheinend, wie am Anfang erwähnt, so gut gefallen hat und sage danke fürs Zuhören, tschüss, danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.